Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochenfisch. Diesmal die Woche 24, 2011. Hallo Leute. Und was geht heute? Tja, Spielereien. Aber erstmal ein paar ernste Sachen, bevor wir jetzt hier zu den Highlights kommen. Ja, oder das Highlight der E3. Meiner Meinung nach. Ich sag ja hier öfters ein paar oder öfters mal was wegen E-Books. Ja. Ach, jetzt würde ich schon gerade zum Thema kommen, habe die Leute noch nicht mal begrüßt. Jetzt hätte ich fast meine obligatorische Wildkatzen-Anspielung vergessen. Ja, ich war auch wieder geocachen letzte Woche, ja, mit Wildkatzen und habe auch Affen gesehen. Ja. War wirklich schön. Leute, ihr wisst gar nicht, was euch entgeht, wenn ihr nicht geocachen geht. Okay, jetzt Geocaching-Werbung zu Ende. Ja, jetzt. es ist wirklich eine Geschichte, wo man halt sagt, bei E-Books, okay, ich finde E-Books nicht gut. Oder ich mag E-Books sehr. Das ist so wie so ein Glaubensbekenntnis. Ja. Und was ich überhaupt gar nicht verstehen kann, weil E-Books ist einfach nur eine neue Form zu lesen oder eigentlich noch nicht mal eine neue Form zu lesen, sondern einfach nur andere Formen zu lesen. Eben statt ein Buch hat man eben ein elektronisches Lesegerät mit E-Ink-Display oder eben auch nicht mit LCD-Display. Das ist ja verschieden. Das mögen andere Leute einfach anders. Ja, und da ist halt vor allem bei uns immer das Problem mit der Akzeptanz. Ja, was Neues ist ja erstmal des Teufels. Ja, so lange, bis es jeder andere benutzt auf der Welt, und dann ist es vielleicht okay. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber man könnte es jedenfalls meinen, so wenn man immer so Leute hört und auch viel liest in den Newsblättern, dann könnte man das so meinen, dass es so ist. Aber offenbar ist es gar nicht mal so schlimm, wie auch ich das immer darstellen will. Denn offenbar gibt es auch bei uns genug Leute, die E-Books, wie ich, durchaus akzeptieren. E-Books und auch andere digitale Medien, sei es jetzt Nachrichten am Computer zu lesen, dafür natürlich auch was eventuell bezahlen und so weiter und so weiter. So ist jetzt bei Burda, einem der größten Verlage in Deutschland, das klassische Verlagsgeschäft, sagen wir mal, zurückgefallen, mit dem klassischen Verlagsgeschäft zurückgefallen und mit der Digitalsparte wird jetzt mehr Geld verdient als mit dem klassischen Verlagsgeschäft. Das ist ein Novum und das ist auch interessant, trotz den immer negative Meldungen den elektronischen Medien gegenüber, den E-Books gegenüber, scheint jetzt doch abzusehen zu sein, dass auf lange Zeit auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, dass es da einen Umschwung oder dass da ein Umschwung stattfindet. Und Burda hat es offenbar jetzt auch verstanden. Ja, Burda Digital hat es hatte 19% zugelegt, ja, und damit fast 604 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist schon Erlöse gemacht, ja, und das ist schon eine fantastische Sache für diesen Verlag. Ist aber auch die Rettung, ja, denn das normale, sag ich mal, klassische eben Papier-Print-Geschäft ist eben auch zurückgegangen, natürlich, klar, weil die Leute, wenn die etwas digital lesen, brauchen sie es nicht nochmal analog in Anführungszeichen zu lesen. Von daher, ja, ist das durchaus normal. Aber die anderen, die eben jetzt den Anschluss verpassen und da eben nicht auf die digitalen Medien setzen oder setzen werden, eigentlich ist es fast schon zu spät. Jetzt müssen die Verlage erkennen, ja, dass eben ein Markt vorhanden ist für digital, dass das der Markt der Zukunft ist, ja, und eben auch reagieren jetzt. Ja. zu der Gesellschaft Wurda gehört unter anderem auch das Netzwerk Xing, Tomorrow Focus, mit Partnern wie Elite-Partner Holiday Check und das Magazin Focus Online. Ja, das alles ist da natürlich mit drin und spielt eine Rolle da. Also was bedeutet das im Endeffekt? Ja, jetzt kann man wieder groß reden und so weiter und so weiter. Und den Leuten Angst machen, dass bald ihre gedruckten Sachen nicht mehr kaufen können. Das ist vollkommen falsch, ja, nach wie vor. Und es wird auch so bleiben, wird es gedruckte Angebote geben. Nur sie werden halt nicht mehr den Stellenwert haben wie in der Vergangenheit. Das muss man sehen, das muss man einsehen. Und ja, dann können auch die Verlage wieder Geld einnehmen, auch wenn sie da vielleicht auch ein bisschen anders agieren müssen. Also mit rein hier eine Ausgabe, jetzt bezahlt dafür, das ist damit natürlich nicht mehr so einfach möglich. Und einige haben auch kapiert, wie man eben aus dem klassischen Verlagsgeschäft, wo man für ein Produkt bezahlt, übergeht in ein Produkt ist kostenlos und nebenher wird Geld verdient. Ja. So komisch das klingt, das funktioniert. Teilweise in einem großen Stil funktioniert das. Ich möchte immer wieder sagen, dass es auch in ganz realen Sachen immer wieder mal Versuche gibt, die sich dann, man glaubt es kaum, rentieren. Da gibt es zum Beispiel Restaurants, die ihre Speisen gratis anbieten, ja, und dann eben um eine gewisse Spende bitten. Gut, das mit den Spenden ist im Internet so eine Geschichte, ja, aber da gibt es eben ja auch andere Möglichkeiten, soll nur ein Beispiel sein. Und die Leute spenden dann, die Leute geben dann mehr, also Spende ist ja eigentlich falsch, ja, es ist also eine freiwillige Zahlung, die man da macht, könnten das Essen kostenlos verzehren und weggehen, ja, geben dann aber trotzdem im Durchschnitt mehr, als sie ausgegeben hätten, wenn da ein Preis dran gestanden hätten. Also wenn zum Beispiel da, was das ist, ein Tofu-Schnitzel mit Pommes, ja, für 7 Euro, ja, dann wären die Leute unter Umständen nicht so oft bereit gewesen, 7 Euro für einen Tofu-Schnitzel mit Pommes auszugeben, als wenn da jetzt kein Preis dran steht. Und dann geben die oftmals über 10 Euro dafür, ja, obwohl sie das eigentlich nicht müssten. Und genau so ist es auch eben da, die Menschen wollen grundsätzlich nichts im Innern geschenkt haben, ja, jetzt wird manche da widersprechen. Sie wollen keine Schulden haben, deswegen gibt es immer wieder Möglichkeiten, ja. Aber das, wie gesagt, das mit den Spenden funktioniert im Internet nicht ganz so einfach, aber da gibt es andere Möglichkeiten, beispielsweise Werbeeinblendung, beispielsweise finanzieren durch andere Aktionen, die man stattfindet, ja, was auch immer gesagt wird, Musiker, ja, verdienen oftmals ihr Geld eben nicht mit dem Verkauf von den Platten, sondern eben zum Beispiel mit den Live-Konzerten, mit den Auftritten, ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also sowas findet sich immer wieder, wenn man Aktionen macht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, man muss sich halt verabschieden von der alten Vorstellung, ja, hier, da ist ein Produkt, jetzt gebt mir Geld, weil das Produkt, für das kann man kein Geld mehr verlangen. Ist halt mal so, da kann man jetzt heulen und nachtrauern in diesem System, aber das System wird abgelöst werden, da besteht überhaupt kein Zweifel dran. Das Informationszeitalter bricht an, man sagt zwar, ja, das ist schon längst angebrochen, nein, es bricht jetzt an, jetzt dank des Internets, wo wir alle Zugang haben zu Informationen, Informationen frei Zugang haben, wohlgemerkt, und das wird sich niemand mehr nehmen lassen, das wird sich die Gesellschaft nicht mehr nehmen lassen. Notfalls wird dann eben über andere Quellen zugegriffen, ja, das heißt, wenn eben zum Beispiel eine Nachrichtenredaktion das nicht einsieht, ja, oder wenn zum Beispiel alle Nachrichtenredaktionen das nicht einsehen würden und sich alle verbünden, was durchaus ein Fall fürs Kartellamt wäre, ja, aber wenn die sich alle verbünden würden und sagen, na, wir stellen nichts mehr kostenlos ein, absolut nichts mehr, dann würden es die Blogger machen, die dann eben berichten, und das kann man nicht verbieten, man darf zum Beispiel eine Inhaltsangabe durchaus machen, ja, mit seinen eigenen Worten verfassen, da gibt es genug Blogger, die das dann machen würden, und dann würden die Leute eben die Blogger lesen, die Blogs lesen, das ist ganz klar. Ja, es ist vorbei. Was einmal kostenlos ist, kann man nicht mehr monetarisieren. Das ist einfach, liegt einfach in der Natur der Sache. Man kann es aber anders zu Geld machen, wieder eben mit anderen Aktionen. So, jetzt habe ich aber viel länger darüber geredet, über diese digitalen Sachen. Ja. Wobei ich hätte noch ein Thema. Gibt die Buchbranche auf, habe ich das so schön geschrieben. Und es ist auch eine Frage, die man durchaus sich stellen muss, weil eben die Buchbranche mittlerweile ihre Nische sucht zwischen Amazon und Google. Und ich finde das sehr, sehr traurig, dass das überhaupt geschrieben werden muss. So ein Artikel bei Heise wurde das gemacht. Und ich sehe das auch irgendwo nicht ganz so. Ja. Die Branche ist in einem Sinkflug, das ist klar. Ja. Die digitalen Medien werden, auch hier sieht man es wieder deutlich, werden die, sag ich mal, klassischen Medien ablösen als Marktführer, als wichtigstes Medium, aber nicht ganz verdrängen. Ich sage es immer wieder, weil die Leute da Angst haben dafür. Jeder kann seine Sachen auch gedruckt lesen, aber muss ich vielleicht damit abfinden, dass es nicht alles mehr gedruckt geben wird. So genau wie jetzt die Leute, die gerne das digital lesen würden, auch sich abfinden müssen, dass es eben bei weitem noch nicht alles digital gibt. Und das ist sehr, sehr schade. Und ich selbst kaufe dann auch zum Beispiel nichts mehr, was ich nicht auf meinem E-Book-Reader lesen kann, weil ich eben keinen Platz habe und keine Lust habe für jede Menge Bücher bei mir zu stapeln. Ja. Im Gegenteil, ich gehe sogar über, mir als E-Book Sachen zu kaufen, die ich bereits als Buch drin habe und dann das Buch wiederum zu veräußern, ja, oder eben zu spenden. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Wenn ich dann das E-Book dafür habe, weil es einfach Platz spart. Ja. Die Bücherregale müssen weg, stattdessen kommen drei, vier Speicherkarten irgendwo hin und das war's. Ja. So sieht's aus. Und ich habe viele, viele Bücher, das muss man auch sagen. Jetzt ist es so, dass diese Aussage, die Buchbranche sucht ihre Nische zwischen Amazon und Google, ist schon ziemlich traurig. Weil das müssen sie gar nicht. Die müssen nur sehen, ja, dass ihre Verlage, ja, einfach das selbst umsetzen, richtig umsetzen. So Riesenverlage kommen nur deswegen jetzt gerade ins Hintertreffen, weil sie sich so lange dagegen gewehrt haben. Es ist aber noch lange nicht zu spät. Die können jetzt hier schnell und effektiv ihre Produkte digital vermarkten, so wie der Kunde bzw. der Leser es möchte und nicht etwas so wie die Industrie es gerne hätte. Ja, da vor diesen Vorstellungen müssen die sich lösen. Und dann klappt es auch mit dem digitalen System. Wenn heutzutage ein großer Verlag kommen würde und sagen, hier sind unsere Publikationen ohne DRM lesbar auf allen Geräten, bitte sehr, ja, und dafür wird eben ganz normal muss man diese Sachen kaufen, ja, zwingt aber den Kunden nicht in eine Position, bei der er schon von vornherein praktisch, ja, sagen wir mal, unterstellt wird, dass der Kunde dann das einfach kopieren wird und im Internet zum Beispiel verbreiten wird, ja. Und das ist das, was viele Leute fuchst. Und wenn aber das heute einer machen würde, der würde Google und Amazon geradezu wegfegen vom Markt, wenn er seine eigene Vermarktungsplattform machen würde, ja. Denn das ist zum Beispiel das, worauf die Leute warten. Aber es wird passieren, dass so große Ketten wie Amazon und Google, vor allem Google, bei Amazon bezweifle ich es noch ein bisschen, aber Google vor allem, die werden über kurz oder lang alles, was ohne DRM sie irgendwie anbieten können, auch ohne DRM anbieten. Und dann werden die Leute zu diesen Services gehen und eben die anderen verschmähen. Bei Amazon hat so eine kleine Ausnahmestellung, weil die halt in den USA extrem erfolgreich sind mit dem Kindle, bei uns aber eher immer noch mäßig, obwohl es jetzt auch einen deutschen Kindle Store gibt. Warum mäßig? Bei uns, klar, die Buchpreisbindung, ja, nimmt natürlich Amazon das wichtigste Argument, nämlich den Preis. Und da haben wir es auch wieder. Ja. Buchpreisbindung bei den E-Books, das ist Unglaublich, das ist unvorstellbar. Ja, ich habe ja schon die normale Buchpreisbindung angezweifelt, dass sowas überhaupt mit einem Rechtsstaat vereinbaren ist. Ja, das geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Ja, das ist eine marktwirtschaftliche Diktatur, sagen wir mal, von den Verlagen, dass die festlegen können, wie der Händler oder für welches Geld der Händler seine Bücher verkaufen muss und das rechtlich abgesichert hat. Das ist mir unverständlich. Das ist keine freie Marktwirtschaft mehr. Gut, man hat es gemacht, um damals kleine Buchhändler eben zu schützen. Das ist gewaltig in die Hose gegangen. Die kleinen Buchhändler werden überhaupt gar nicht geschützt. Im Gegenteil, die großen werden immer stärker. Trotz Buchpreisbindung oder gerade vielleicht wegen der Buchpreisbindung, ja, weil eben der kleine Händler auch keine Angebote mehr machen kann, um sich von den großen abzusetzen, zu distanzieren, ja, sagen kann, okay, bei uns, wir haben nicht so viele Bücher, dafür haben wir super Angebote manchmal, ja, nee, geht nicht. Selbst wenn sie es könnten, geht nicht, ja, weil sie dürfen die Bücher einfach nicht günstiger verkaufen. Und das sowas im elektronischen Bereich zu machen bei E-Books, ist einfach unglaublich. Ja. Das heißt, der Verlag legt den Preis bei den E-Books fest und alle müssen das bezahlen und dann ist es egal, ob man jetzt eben bei Amazon kauft oder eben zum Beispiel bei Thalia.de in dem ihrem Online-Shop oder wenn es dann geht bald bei Google. Die müssen alle die gleichen Preise haben. Und hier ist eben auch ein Hemmnis da für den Markt. Aber trotzdem könnten die Verlage punkten, indem sie DRM-freie Bücher anbieten würden. Dann wäre vielleicht auch der Stallman, der Richard M. Stallman, wäre dann vielleicht auch zufrieden damit, ja, mit diesen DRM-freien E-Books. Ja, also ich sag mal, es gibt wirklich nicht oft solche Sachen, wo ich Richard Stallman, einer meiner Meinung nach einer der genialsten Köpfe in der freien Software-Szene oder eigentlich, ja, also der Guru schlechthin, ja, würde ich mal sagen. Also da muss ich sagen, es gibt nicht viele ja, Stellen, wo ich mit ihm nicht einer Meinung bin, auch wenn er sehr kontroverse Meinungen hat, aber ich kann die alle ziemlich nachvollziehen, bis auf diese Warnung vor den E-Books. Ich weiß natürlich, dass er das absolut gut meint und ich weiß auch, wo er damit hin will mit seinen Gedanken, dass eben E-Books durch das DRM die Freiheit des Lesens einschränkt. Ja. Und damit hat er auch recht. Ja. Das Problem ist, ich habe es schon mal in einer anderen Sendung angesprochen, das Problem ist ja, dass wenn man ein normales gedrucktes Buch kauft, dass ich das Buch lesen kann, ich kann es jemand geben, ich kann es jemand schenken, ich kann es wieder verkaufen, ich kann es auch beispielsweise könnte ich, was natürlich total aufwendig ist, aber ich könnte zum Beispiel einen Auszug aus einem Buch kopieren, das ist illegal, jedenfalls bei den meisten Büchern, nicht bei allen, da muss man natürlich die rechtlichen Situationen beachten. Aber man könnte zum Beispiel eine Seite kopieren und so weiter und so weiter. Das wird oft gemacht bei wissenschaftlichen Publikationen, bei denen es auch oftmals erlaubt ist, sowas zu tun. Wenn jetzt natürlich so eine Online-Plattform wie Amazon oder Google oder ähnliches oder Thalia eben alles anbietet nur noch mit DRM-Schutz, ja, dann ja, ist das nicht mehr möglich. Ich kann das Buch überhaupt nicht mehr ausleihen oder wenn einige Systeme erlauben das, wenn ich es ausleihe, nur mit großem Aufwand, was sehr kompliziert ist und auch ärgerlich und auch zeitlich begrenzt ist bei den allermeisten Möglichkeiten. Das heißt zum Beispiel 14 Tage kann ich jemandem ein Buch ausleihen. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht ganz. Wenn ich jemand mein Buch 2 Jahre ausleihen will, dann kann ich es doch 2 Jahre ausleihen. Das geht doch niemand was an. So. Ich kann es nicht mehr weiter veräußern, ich kann es nicht mehr verkaufen und ich kann es schon gar nicht verschenken. Ja? Das geht nicht, das kann ich nicht tun und das ist eben diese Einschränkung, die Richard Stallman damit meint. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, deswegen generell von E-Books so vehement abzuraten, und das macht er hier, ja, die Vertriebsform dürfe nicht unterstützt werden, sagt Stallman. Ja? Und da kann ich nicht ganz folgen, ja. Natürlich muss da was passieren, aber im Prinzip sagt, würde man sagen, man darf keinen Computer benutzen, ja, weil die Firmen probieren, einen Kopierschutz bei Software von Computern zu machen, ja. Das geht nicht. Nur weil das jemand tut oder jemand probiert, kann ich deswegen nicht ein ganzes Medium verteufeln, ja. Das ist zu extrem einfach, meiner Meinung nach. Und deswegen müsste man sagen, okay, E-Books lasst man als Medium, stellt man nicht in Frage, sondern man stellt in Frage, dass eben überhaupt sowas wie DRM verwendet wird oder dass man zumindest das DRM in dieser Form modifiziert oder eine andere Möglichkeit als das Digital Rights Management sucht, um eben einen gewissen Schutz oder eine gewisse Kontrolle des Buches zu gewährleisten. Ja. Es gäbe sicherlich da Möglichkeiten, wenn auch, ich kann jetzt nicht innerhalb von 30 Sekunden, ich habe mir vorher jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, aber beispielsweise ein persönliches Passwort mit einer persönlich verschlüsselten Datei, die man aber dann mit normalen Texteditoren entschlüsseln kann, also mit normalen Programmen, die es für jede Plattform gibt, entschlüsseln kann. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn dann in diesem Buch sowas wie ein, ja, sagen wir mal, ein digitales Wasserzeichen durch die Entschlüsselung mit dem persönlichen Verschlüsselungscode, oh, ganz kompliziert, dann eben rein eingefügt wird, sozusagen. Das können Markierungen sein, das können Anordnungen zum Beispiel von Deckblättern sein, oder ähnliches. Ja. Das könnte vielleicht mit, ich kann mir vorstellen, einige werden das dann wahrscheinlich nicht ganz so toll finden, aber beispielsweise könnte man auch bestimmte Leerzeichen nach einem Punkt einfügen oder weglassen in einem bestimmten Muster, wo dann eben ein Programm nach dem Angucken sehen kann, mit einer Checksumme überprüfen, falls das ein oder andere da schief läuft, von wem die Datei quasi entschlüsselt wurde, quasi dieses persönliche Schlüssel, den persönlichen Schlüssel zurück verfolgen kann. Sicherlich ist es nicht ganz einfach, weil man muss ja da Sicherheitsaspekte in Betracht ziehen und da haben sich sicherlich auch schon viele Experten Gedanken gemacht. Und ich bin aber sicher, dass viele Experten auch eine Lösung gefunden haben, die nur nicht akzeptiert wird, weil eben die Firmen nichts anderes akzeptieren wollen außer DRM. Und da ist es, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sage ich immer, auch beim Schutz von Büchern, beim Schutz von Urhebern, ja, und so weiter und so weiter. Und da muss ich Ihnen dann wieder recht geben. Stattdessen sei es besser, zum Beispiel ein Abgabensystem einzurichten, bei dem man eben die Urheber für ihre Werke freiwillig und anonym, auch das ist wichtig, Geld zukommen lassen kann. Anonym ist ganz wichtig im Buchbereich, klar. Schon ist zum Beispiel ein kontroverses Buch, kriegt natürlich kein Geld, weil die Leute Angst haben, sich mit ihrem Namen hier etwas zu spenden, statt eben wie früher eben in den Buchladen zu gehen und bar zu bezahlen, dann wird es nicht registriert und fertig. Ja. Also da muss man natürlich an vieles denken. Aber das wäre eine gute Sache und ich denke, da sind wir wieder bei dieser Geschichte, wie mit dem Restaurant, das dann Speisen freiwillig kostenlos anbietet und dann eben das nimmt, was die Leute freiwillig geben, dass dann im Endeffekt vielleicht für so ein Buch viel mehr gezahlt werden würde. Also ich würde für manches Buch, das ich habe, würde ich mehr zahlen, als ich ausgegeben habe. Und andersrum natürlich auch für einige Bücher würde ich weniger zahlen, als ich ausgegeben habe. Also ich finde, das ist für beide dann eine gute Sache. So, jetzt muss ich mal kurz hier, ach, schon kann ich mal rein mehr sprechen, meine Nase. Entschuldigung. Naja. Also, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine mit dem Ganzen und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das dann auch tatsächlich so funktionieren würde, wenn man eben das nur lassen würde, die Leute, ja, oder die Autoren. Viele Autoren sind übrigens auch derselben Meinung und denken da weder an ihr eigenes Bereichern noch an daran, dass es vielleicht schief gehen würde, sondern wären durchaus einverstanden an solche Vertriebsformen mit freiwillig bezahlen, nur die Verlage lassen das nicht zu. Ja? Also man immer, wenn man sowas macht, würde man gegen die Interessen der Autoren arbeiten. Das ist aber nicht immer korrekt, das ist nicht immer richtig. Viele Autoren würden es sogar begrüßen, wenn solche freiwilligen Abgabesysteme eingeführt wären, eben aus den Gründen, dass sie eventuell sogar mehr bekommen würden als sonst. Und ich muss da auch ganz klar sagen, wenn ich Autor wäre und ein Buch auf dem Markt hätte, was vielleicht bald passiert, wer weiß, dann muss ich ganz klar sagen, man hat keinen Einfluss drauf, man übergibt das Buch quasi einem Verlag und der Verlag bestimmt, wie das weiter gemacht wird, außer man ist eine Star-Autorin, wie zum Beispiel, oder Star-Autor, wie zum Beispiel J.K. Rowling, ja, die könnte da, die spricht da öfters mal ein Machtwort mit, aber ansonsten ein aufstrebender Autor, da hat er überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ich möchte aber, dass mein E-Book eben DRM-frei angeboten wird, und der Verlag sagt, okay, dann verlegen wir es überhaupt nicht, dein Buch, ne? Ganz klar. Also das heißt, da dem Autor muss wieder die Macht gegeben werden, das Recht gegeben werden, darauf zu drängen, wie sein Buch verkauft wird. Auch wenn das bedeutet, dass natürlich, wie im Falle von J.K. Rowling, dann jahrelang kein E-Book erscheint, weil die Autorin eben der Meinung ist, dass E-Books sind des Teufels, ja, und dann gibt es eben nicht. Ja. Aber dann werden halt die Leser dann darüber entscheiden mit den Verkaufszahlen. Gut, Rowling hat da kein Problem, aber ihr wisst, was ich eben meine. Fairness ist das nicht, wenn der Verlag bestimmen kann, dass die Bücher nur per DRM verkauft werden können. Sondern wenn es da immer so scheinheilig heißt, man muss die Autoren, die Urheber muss man schützen, ja, dann gebt den Urhebern auch mehr Rechte und nicht den Verlagen, nicht den Verwertungsgesellschaften mehr Rechte, ja, sondern eben tatsächlich den Autoren. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit hier so. Amazon, ja, und Google, dass da vielleicht bald eben immer mehr Autoren direkt zu diesen Plattformen gehen, die Verlage quasi komplett außen vor lassen. Ja, dann wird der Verlag dann irgendwann tatsächlich ein Nischenprodukt und dann kann die Buchbranche ganz gewaltig ins Hintertreffen gelangen. Nein, stattdessen sollten die Buchbranche eben jetzt liberaler werden, vielleicht DRM-freie Downloadportale anbieten und vielleicht auch Portale anbieten, wo die Autoren auch etwas freier ihre Bücher mit mehr Rechten für sich selbst anbieten können. Und die würden sich mal wundern, wie schnell dann aus der Nische, ja, zwischen Amazon und Google auf einmal die anderen, Google und Amazon, als Nische werden im Vergleich zu den starken, großen Verlagen, die es eben bei uns gibt. Denn die Leute achten immer noch auf Verlage. Nur wenn sie ihre Glaubwürdigkeit in den elektronischen Medien verspielen, mit Schikanen und ähnliches, dann wird das in Zukunft nicht mehr so sein. Dann werden die Leute nur noch auf so Plattformen eben wie Amazon und Google schauen und dann wird es vielleicht doch noch passieren mit dieser Nische. Im Moment hat die Buchbranche allerdings alle Register, die sie ziehen kann, noch parat. Dann noch was, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich mir gleich wieder Hate-Mails schreiben oder so. Bitte nicht. Ja, keine schreiben. Gericht bestätigt Urteil gegen Microsoft wegen den XML-Patenten, habe ich geschrieben. Ich habe auch gesagt, schade. Und ich, was? Wie? Ja, das ist ein bisschen anders gelagert, dieser Fall, ja, wie würde ich jetzt sagen, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall, ja, würde da nicht, ja. Das Problem war, dass eben eine Firma ein Patent geltend gemacht hat, nämlich der kanadische Softwareanbieter i4i. Ja, i4i. Ja, also Auge um Auge oder so, ja. Okay. Und die haben eben quasi geklagt. Das Gericht hat entschieden, dass die Firma tatsächlich das Patent hat. Es geht darum, um ein XML-Patent in Dokumenten. Ja, und schon 2009 wurde Microsoft eben für schuldig befunden, mit Word dieses Patent verletzt zu haben. Dann wurde erstmal die Nutzung untersagt und ein Verkaufsverbot für Word wurde verhängt. Ja, Tatsache. Wenn das bei Google passiert wäre, dann wäre ein Riesenaufschrei durch die Medienlandschaft gegangen. So war es nur ein paar Meldungen, ja, dass man das Word eben nicht verkauft werden darf, weil Patente verletzt werden. Gut. Ja, also da haben sich natürlich alle gefreut, die Insider, die das dann mitbekommen haben, trotz der spärlichen Berichterstattung. Haha, jetzt hat Microsoft endlich mal als eins ausgewischt bekommen. Na, so, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und so weiter, die ganzen Sprüche. Nur, was bedeutet das jetzt? Es wurde jetzt in einer weiteren Instanz entschieden, ja, dass das Urteil also richtig war und jetzt wurde tatsächlich das oberste US-Gericht konsultiert und das hat dieses Urteil bestätigt. Ja, und was heißt das jetzt? Eye for Eye hat das unbestrittene Patent an diesem XML-Teil und das ist äußerst übel. Weil zwar hat jetzt Microsoft gewaltig eine eingefahren bekommen, ja, das mag die Microsoft-Gegner freuen, nur ich finde das überhaupt nicht gut. Ich finde es sehr schade, weil jetzt wird XML quasi zu einer ja, nicht mehr vertretbaren ja, sagen wir mal, Technik, die man einsetzen kann. Also in Open Source Geschichten und so weiter ist das jetzt äußerst fraglich. Damit ist XML eigentlich tot. Ähnlich wie Java auch, nachdem Sun ja jahrelang die offene, die freie Schiene gefahren hat für Java und jetzt dann Oracle Sun eben gekauft hat und jetzt eben hier Klagen rausballern, auch zum Beispiel Android oder Google eben mit Android verklagt deswegen und da Kohle wollen davon. Da muss ich sagen, auch hier ist Java auch nicht mehr vertretbar als Open Source Projekt oder als Verwendung in freier Software. Und auch eben auch für die Entwickler nicht mehr zu empfehlen, denn ja, klar, die Unsicherheit ist natürlich dann groß. Hier ist es dann ähnlich, XML, wie das noch guten Gewissens empfohlen werden kann, das einzusetzen, ja, ist einfach nicht mehr haltbar, finde ich. Da müssen jetzt wieder Alternativen gesucht werden, weil eben das Patent jetzt so vehement zugesprochen wurde. Ich finde es äußerst schlecht. XML ist damit quasi tot für nutzvolle Anwendungen, sage ich mal, in dem Sinne. Weil eben jetzt Lizenzzahlungen fällig wären, wenn man wie Microsoft solche XML-Mechanismen einsetzt. Ja. Also absolut nicht gut, ja, was da passiert ist. Und deswegen, ja, schade. So, was haben wir noch? Das Hauptthema, ja. Die Wii U wird wieder ein Erfolg. Da bin ich mal ganz sicher. Ja. Warum? Weil die Presse alle geschrieben hat, geschlossen geschrieben hat. Die Wii U wird der größte Reinfall, den es gibt. Was ist Wii U? Also E3, ja, war vor kurzem. Und der Nachfolger der Wii, der Nintendo Wii, ist schon lange im Internet, sagen wir mal, ist da schon lange drüber spekuliert worden und jetzt ist sie vorgestellt worden. Die Wii U wird nächstes Jahr erscheinen, eher gegen Ende nächsten Jahres und hat fantastische Sachen. Die Presse hat natürlich gleich wieder geschrieben, ja, die Wii U ist tot, die wird überhaupt nicht erfolgreich sein, die wird untergehen. Und warum bin ich mir sicher, dass sie sehr erfolgreich sein wird, ein Riesenerfolg wird? Genau, weil nämlich die Presse das genau bei der Wii geschrieben hat und die Nintendo Wii ist die meistverkaufteste Konsole überhaupt. Ein Riesenerfolg. Nintendo war schon, ja, muss man sagen, auf dem absteigenden Ast. Die Wii kam raus und wurde in einer atemberaubenden Geschwindigkeit war Nintendo wieder Marktführer in dem Konsolenbereich und es war ein Riesenerfolg. Die Leute haben die Wii gekauft. Kaufen sie jetzt noch? Klar, die anderen Konsolen momentan ein bisschen stärker, weil eben die technischen Voraussetzungen jetzt doch zu niedrig sind. Am Anfang war, da hat es keine Rolle gespielt. Da haben alle zwar gesagt, oh, die PlayStation 3, oh, die Xbox 360 ist so viel besser von der Grafik her. Das Problem ist, dass eben die Mehrheit der Menschen nicht ganz so auf Grafik fixiert sind, ja. Damals hatten auch noch, als die Wii zum ersten Mal rauskam, bei weitem nicht alle Leute einen HD-Fernseher gehabt. Also konnten die mit der wunderbaren HD-Grafik von PS3 oder Xbox One tatsächlich überhaupt gar nichts anfangen. Im Gegenteil, die hatten dann manchmal so winzig kleine Schriftchen drauf, ja, weil man das eben dann doch über zum Beispiel SVHS oder RGB ausgegeben hat, und wenn dann das Programm das nicht richtig unterstützt hat, das Spiel, dann hat man so winzig kleine Schrift gehabt, die man überhaupt gar nicht mehr erkennen konnte, dank eben fehlender Schärfe auf dem Bildschirm. So. Deswegen war die Wii die Konsole. Ja. Dann natürlich auch noch wegen der Software an sich. Nintendo-Software gibt es nur für die Nintendo-Konsolen. Das fängt bei Super Mario an, ja, bei Zelda und. Es gibt viele Spiele, die es eben exklusiv nur auf den Nintendo-Konsolen gibt, und das ist immer noch ein riesen Zugpferd. Das wird auch bei dieser Wii U so sein. Ja. Die Original-Wii hat auch die Konsolen revolutioniert, das kann man durchaus so sagen, nämlich die Bewegungssteuerung. Ach, was haben die Leute alle gelächelt, als die Wii rauskam? Ja, mit der Bewegungssteuerung. Oh, das setzt sich doch niemals durch. Oh, das machen doch nur ein paar Casual-Player. Ja, nur, dass die paar Casual-Player eben mittlerweile der größte Teil des Marktes sind. Ja, offenbar, wenn das stimmt. Ich hasse den Begriff Casual-Player, und das sehe ich auch nicht so, weil Casual-Playing, das gibt's gar nicht. Ja, wenn ich spiele, dann ist es generell Casual. Ja, egal, ob man jetzt das Hardcore-mäßig zockt oder nicht, wenn man daraus einen Beruf macht, dann ist es nicht mehr casual, dann ist es vielleicht Sucht. Aber ansonsten, ja, ist es eben, Spielen sollte ja Spaß machen, also casual und so weiter und so weiter. Ne? Also, und das war ein richtiges Erfolgsrezept. Die Bewegungssteuerung hat sich durchgesetzt. Das sieht man daran, weil auch nach und nach dann eben außer mal abgesehen von diesem peinlichen Motion-Sense-Controller von Sony, die haben ja dann das Move gebracht, das war richtig gut dann, und die Xbox hat auch bewegungssensitives Spielen dann ermöglicht mit diesem, ach, wie heißt es noch, mit dem Projekt Natal, ach. Was kann man, also ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja, das mit der Kamera dann auch mit diesen Infrarotsensoren. Da muss man zwar keinen Controller in der Hand halten, aber man steuert eben auch durch Bewegung die Sachen. Und oh ja, das war's dann, was eben der Markt gebraucht hat. Auch das war bei Xbox ein großer Erfolg, auch bei Sony war oder ist Move ein Erfolg in gewissem Maße. Und das zeigt, dass es auch bei den immer, ach so, oft zitierten Hardcore-Gamern, ja, durchaus ein Thema ist, die bewegungssensitive Sache. So, und die Wii U, die macht jetzt wieder mal einen Schritt vorwärts, wo alle da drüber lachen und sagen, oh, das wird sich ja nie durchsetzen, das macht doch keiner, wer will denn das, ja. Der Controller ist ein eigenes System, wenn man so will, ein eigener Computer, sehr leicht, ja, mit einem Touchscreen integriert, also wenn man so will, ein Tablet, hat aber nebendran auch noch die Control-Panels, ja, das Digitalsteuerkreuz, Analogkreuz und so weiter. Hat ebenfalls wieder Motion-Sensors eingebaut, und die Wii U kommt auch mit einem 1080p HD. Anschluss über HDMI. Ja, und das ist genau das wieder an Innovation, was man braucht, plus neue Grafik, was man braucht, gute Grafik übrigens, ja, also da wird viel versprochen schon. Ja, und was soll man sagen? Das wird wieder ein Hammer. Auf jeden Fall, Innovation ist fantastisch. Ich habe ein Video verlinkt. Bringt nichts, wenn ich euch das jetzt alles im Detail erzähle, aber ich sage nur eins: Ihr haltet den Controller an den Bildschirm. Ihr seht quasi durch den Controller den Bildschirm. Das stimmt nicht ganz, weil ihr seht in Wirklichkeit nur das LCD-Display auf dem Controller. Aber quasi wird es durch die Bewegungssensoren also tatsächlich so gesteuert, ja, dass ihr meint, ihr seht hindurch auf dem Bildschirm. Und dann kann man natürlich da Fadenkreuze drüber blenden oder ähnliches und kann da richtig gut interagieren. Also wie ein Display, ein Head-Up-Display, das ihr davor hält. Fantastisch. Ja. Aber das ist ja nur eine Anwendung. Man kann darauf zum Beispiel auch eben mit einem Griffel malen, beziehungsweise mit Fingern bestimmte Touch-Funktionen ausführen und hat sozusagen dann ein Touchscreen an seinem großen Gerät. Auch fantastisch ist, typischer, ja, Frau kommt heim, will Super Serie gucken, man spielt gerade, so, was macht man jetzt? Ja, Konsole aus, muss man sich das Ding angucken? Nein, nicht mehr. Knopf drücken und das Spiel wird vom Fernseher auf den Controller quasi übertragen und man spielt auf dem Controller weiter, auf dem schönen großen Touchscreen-Controller, kann man weiterspielen. Und wenn man dann wieder an den Fernseher kann, dann kann man wupp wieder das übertragen und schon spielt man eben dann wieder auf dem Fernseher. Also ich meine, das sind einfach Sachen, wo man sagt, ja, braucht man nicht und ja, ist nur wieder was für eine Splittergruppe. Nein, Leute, das wird wieder das Spielen in eine komplett neue Dimension bringen. Und ich muss mich schon arg täuschen, wenn ich da, wenn die Wii U nicht wieder ein Erfolg wird, da müssten die schon arg, aber das ist ja immer der Knackpunkt, mit dem Marketing daneben liegen, ja. Und wenn die das nicht verhauen, dann wird das toll. Da bin ich mal ganz sicher. Bundesregierung, und da komme ich jetzt wieder von ne, Kuchenbacken auf. Ne? Naja. Also die Bundesregierung hat ja auch eine kleine Revolution angezettelt. Ja? Und ja, mit dem Marketing ja, ist es nicht ganz so weit her, aber trotzdem. Die hat nämlich jetzt doch den Atomausstieg bis Ende 2022 beschlossen. Leute, ja, also. Also es ist traurig, was da passieren muss. Da muss erst Fukushima mit drei bestätigten Kernschmelzen stattfinden. Ja. Ja. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja, auch die japanische Regierung hat jetzt offiziell die drei Kernschmelzen in dem Reaktor bestätigt, während Fukushima Daini, die ja eigentlich schon fast komplett aus den Medien raus ist, immer noch mit Problemen kämpft und offenbar dort auch schon massive Schwierigkeiten hat. Ja, also auch da ist noch nicht alles im grünen Bereich. Das wird bei Fukushima Daiichi noch sehr, sehr lange dauern, bis das im grünen Bereich ist. Das wird viele, viele Jahrzehnte dauern. Viele, viele Jahrzehnte. Unter Kontrolle kriegt man es vielleicht in ein paar Jahren, aber die Experten sind da sehr, sehr skeptisch. Im Prinzip sind die Reaktorbehälter zumindest bei einem schon durchgefressen und der flüssige Atomkern liegt praktisch im, oder die flüssige Atom, ja, Kern ist jetzt falsch ausgedrückt, ja, also die Brennmasse, die liegt quasi im Containment unten. Und wenn sich das durchfrisst, dann gute Nacht. Aber viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen, weil es ist jetzt gestern auch Strontium im Trinkwasser, im Grundwasser gefunden worden in Fukushima. Also was geht eigentlich schon gar nicht mehr schlimmer. Drei Super-GAUs hat man in Japan und es ist traurig, dass das passieren muss, bis die Regierung dann endlich den Leuten glaubt, dass die Kernkraft nicht beherrschbar ist. Und ein Atomausstieg übrigens bis 2022 ist viel zu lange. Deswegen zu Recht gibt es auch Proteste, die den Ausstieg viel früher fordern, nämlich bis 2015. Das ist durchaus realistisch. Das hat man ja auch gesehen. In den letzten Wochen waren fast alle Atommeiler weg vom Netz. Also Deutschland, die fast ohne Atomstrom. Und daran sieht man, dass wir die Atomkraftwerke so nicht brauchen. Ja, auch nicht kurzfristig. Und dass die bis 2015 geeignete Alternativen zur absoluten Stromsicherung vorhanden sein können. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ja, es gibt genug Ressourcen. Und Kraftwerke, die eben mit einer Erhöhung zum Beispiel der Leistung dieses absolut sichern können, die Stromversorgung. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran bei den Experten. Jetzt ein Notschritt auch der Bundesregierung, weil alles andere wäre jetzt fatal, wenn sie das nicht machen würden. Die Leute wollen keine Atomkraft mehr. Eine überwältigende Mehrheit spricht sich gegen die gegen die Atomkraft in Deutschland aus. Auch eine große Anzahl von Leuten will den sofortigen Ausstieg haben. Also früher als 2022 auf jeden Fall. Man muss auch bedenken, der Ausstieg bis 2022 muss man sich mal vorstellen, da wird das letzte Kraftwerk abgeschaltet. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die Gefahr von diesen Atomkraftwerken wirklich gebannt ist. Weil abschalten allein, wie wir aus Fukushima wissen, reicht nicht. Ja, reicht nicht. Bis ein Atomkraftwerk zurückgebaut ist, das dauert Jahrzehnte. Ja, und jetzt müssen viele zurückgebaut werden. Und in dieser Zeit ist es sogar brandgefährlich. Man weiß nicht, was nach außen reinkommen wird, weil es ein Rückbau in diesem Ausmaß bisher ja noch gar nicht gab. Ja. Also von Gefahr gebannt 2022 ist überhaupt keine Rede. Ja. Also wenn wir jetzt die Atomkraftwerke alle abschalten würden, dann würde es durchaus noch mindestens 10, 15 Jahre mindestens dauern, bis man einigermaßen sagen kann, okay, jetzt sind die soweit zurückgebaut und die Sachen sind gelagert. Und das ist auch ein Problem, ja. Die Kernkraftwerke, wenn die zurückgebaut werden, die ganzen Teile, alles, das muss irgendwo gelagert werden. Also, das wird noch alles ganz, ganz brisant und prekär, wo wir die verseuchten Sachen überhaupt lagern sollten. Ja. Wir haben kein Endlager. Und ja, das sind extrem radioaktive Teile auch in so einem Atomkraftwerk, die zurückgebaut werden müssen. Aber auch die schwach radioaktiven müssen sehr, sehr sorgfältig in Anführungszeichen verbuddelt werden. Ja? Denn die abgebende Strahlung eben kann sich da durchaus schnell summieren. Ja? Und ja, das wird viele Jahrzehnte dauern, bis die Atomkraftwerke dann tatsächlich endlich weg sind. Und diese viele Jahrzehnte, die gelten dann eben ab 2022 und nicht eben ab heute. Ja, das sind immerhin 11 Jahre. Ja, 11 Jahre, bis der letzte stillgelegt wird. Ja, 11 Jahre. Und ab dann muss man nochmal die Jahrzehnte dazu rechnen, bis dann tatsächlich die Gefahr wirklich gebannt sind, gebannt ist durch diese Atomkraftwerke. Nun gut, das war's von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, euch hatten die Themen wieder gefallen. Ich habe bei dem Thema E-Books mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Ja, was war ja auch wichtig. Und ja, dann bleibt mir nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, halt die Ohren steif und denkt dran, ja, falls ihr wie Katzen seht, dann könnt ihr mir das ja mailen mal. Ja. Dann möchte ich mich also verabschieden. Und ich werde jetzt erstmal einen schönen Grüntee trinken. Das brauche ich jetzt. Also, bis dann. Ciao.